Karin Fleischschandal ins Deutsche übersetzt hat. Es trägt den Titel »Der Sessel«. Um einen unschuldigen Sessel nämlich dreht sich das kleine, zunächst für die Bühne gedachte Stück. Er wird Ursache eines Streits zwischen den Eheleuten Matteo und Ada, der offenbar schon lange in der Luft liegt. Natalia Ginzburgs Stärke liegt in der Darstellung alltäglicher Vorkommnisse, in denen Banales und Existenzielles sich oft zu einer hintergründigen Komik vermischen. Hören Sie jetzt »Der Sessel«, gespielt von Ingrid André, Stefan Wigger und Karin Buchali. Regie Heinz Hostnick. Ciao, Matteo. Ciao. Ich hab dich gar nicht so früh zurückerwartet. Ich nahm an, du wolltest erst heute Abend kommen. Ich bin abgereist, bevor Schluss war. Hatte die Nase voll. Es regnete. Hotel war feucht. Monte Cattini im Herbst. Macht keinen Spaß. Warum warst du eigentlich in Monte Cattini? Ich erinnere mich nicht mehr an den Grund. Du erinnerst dich doch nie an etwas. Wegen dieses verdammten Kongresses. Ein Kongress? Worüber? Eine Zerstörung der Umwelt. Was hast du denn mit all diesen Kartoffeln vor? Ich möchte einen Auflauf machen. Das Rezept habe ich von der Portiersfrau. Ich habe keinen Hunger. Das ist nicht für jetzt, sondern für das Abendessen. Ich habe schon gegessen. Brot und Butter. Und du? Möchtest du etwas essen? Nein. Wenn ich dir doch sage, dass ich keinen Hunger habe. Ich muss den Artikel über den Kongress schreiben, aber heute nicht mehr, morgen. Wenn es heute Abend Auflauf gibt, könnten wir jemanden zum Essen einladen. Wir könnten Lea und Vittorio herüberrufen. Ich hole sie dann. Sie sind doch abgereist. Gestern früh sind sie abgereist. Ich habe sie zum Flugplatz begleitet. Hab geweint. Lea hat auch geweint. Ein Jahr bleiben sie weg. Eine Freundin von ihnen ist bereits in die Wohnung eingezogen. Gestern Abend ist sie eingetroffen. Sie bleibt, bis die beiden wieder da sind. Sie sind schon abgereist. Schade. Ich habe mich gar nicht richtig von ihnen verabschiedet. Bloß ganz flüchtig. Vom Küchenbalkon aus. Ich war ziemlich spät dran und musste mich beeilen. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass sie vor meiner Rückkehr abreisen würden. Ich nahm an, dass ich mich noch verabschieden könnte von ihnen. In die Wohnung ist schon ihre Freundin eingezogen, sagst du? Ja. Mutter und Tochter. Gestern Abend habe ich sie flüchtig gesehen. Vom Küchenbalkon aus. Die Tochter ist so 12, 13 Jahre alt. Sie heißt Maria Claudia. Ich habe gehört, wie ihre Mutter sie gerufen hat. Nettes Kind. Sie hat eine Unmenge Haare. Sieht aus wie ein Hirtenhund. Ihre Mutter habe ich nicht genau gesehen. Sie kam einen Augenblick heraus, trat aber sofort in die Wohnung zurück. Lea hat mir erzählt, dass sie einen Keramikladen hat. Kann man von einem Keramikladen leben? Wer kauft heute Keramiken? Sie führt nicht nur Keramikartikel. Auch Lampenständer. Kleine Tabletts, handgestickte Tischdecken. Von allem etwas. Sie hat eine Art Großhandlung in einem Gässchen hinter der Piazza Farnese. Ach so. Wie lange bleiben Lea und Vittorio eigentlich in den Staaten? Ein Jahr. Bis nächsten November. So lange? Schade, sie werden mir fehlen. Ich bin gerne mit ihnen zusammen gewesen. war schön, Wand an Wand mit ihnen zu wohnen, sie herüberrufen zu können, wenn man Lust dazu hatte. So viele Leute gibt es ja nicht in Rom, mit denen man gerne zusammen ist. Ich werde nicht mehr über den Flur gehen können, ohne traurig zu werden. Was ist das eigentlich für ein Sessel? Das ist ein Sessel. Wie kommt er hierher? Er gehörte meinem Bruder. Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Bei deinem Bruder stand er im Speisezimmer. Warum steht er jetzt hier? In der neuen Wohnung wussten sie nicht, wohin damit. Das Wohnzimmer ist zu klein und ein Sofa und zwei Sessel haben sie doch schon. Wir haben auch schon ein Sofa und zwei Sessel. Könntest du mir bitte verraten, was wir mit einem dritten Sessel anfangen sollen? Wir haben keine Kinder. Sie brauchen wegen der Kinder mehr Platz. Außerdem gefällt er mir. Ich finde ihn hübsch. Er ist sehr gut erhalten. Kaffeeflecken hat er. Die werde ich wegmachen. Ich bin bloß noch nicht dazu gekommen. Wie willst du die denn wegmachen? Mit Milch, glaube ich. Kaffee lässt sich mit Milch wegmachen? Ich glaube, ja. Ach, du glaubst. Bist du dir je einer Sache sicher? Und du? Ja, was heißt hier und du? Bist du dir je einer Sache sicher? Ich bin mir ganz sicher, dass ich diesen Sessel nicht ausstehen kann. Er ist scheußlich. Je länger ich ihn sehe, desto scheußlicher finde ich ihn. Wenn ich dir aber doch sage, dass sie nicht wussten, wohin damit. Außerdem haben sie Geld gebraucht. Der Umzug hat sie einiges gekostet und mein Bruder hat seine Stelle verloren. Du willst mir doch nicht etwas sagen, dass sie ihn sich bezahlen ließen. Aber gewiss doch, ich habe ihn bezahlt. Das ist ein schöner Sessel. Wie viel? Nicht viel. Wie viel nicht viel? 650. Was? 650.000 Lira hast du ihnen für diesen Mistsessel gegeben? Dafür haben sie bezahlt. Ungefähr so viel haben sie vor Jahren dafür bezahlt. Heute ist er bestimmt viel mehr wert. Sie haben ihn in einem Geschäft in der Via Coronari gekauft. Und dann diese Streifen. Diese scheußlichen Streifen. Diese geschwungenen Armlehnen. Also Streifen kann ich nicht ausstehen. Grau-violette Streifen, aber kann ich absolut nicht ausstehen. Die bringen mir bloß Unglück. Bitte? Was wollen Sie? Entschuldigen Sie bitte. Ich heiße Geneva Theodori. Ich wohne gleich nebenan. Ich bin eine Freundin von Lea und Vittorio. Sie haben ihre Wohnung geborgt. Gestern Abend sind wir angekommen, ich und meine kleine Tochter. Leo und Vittorio haben mir gesagt, ich könne bei Ihnen klingeln, falls ich etwas brauche. Aber ja, brauchen Sie etwas? Mein Telefon geht nicht. Heute Morgen ging es noch und nun geht es plötzlich nicht mehr. Dürfte ich bitte Ihr Telefon benutzen, um die Störungsstelle anzurufen? Heute ist doch Samstag. Wissen Sie nicht, dass die Störungsstelle samstags nicht besetzt ist? Das stimmt doch gar nicht. Manchmal ist sie auch samstags besetzt. Also bitte versuchen Sie es. Hier ist es. Falls Sie mal telefonieren wollen, können Sie gerne unseren Apparat benutzen. Ja, natürlich. Es meldet sich niemand. Ja, bitte setzen Sie sich. Setzen Sie sich in diesen Sessel. Er ist neu. Nein, eigentlich ist er alt, wie Sie sehen. Neu ist er nur in diesem Zimmer. Danke. Ich bin hundemüde. Ich habe die Koffer ausgepackt und die Wohnung aufgeräumt. Und dann habe ich noch starke Rückenschmerzen bekommen. Ein Hexenschuss. Sollten Sie bei sich einen Sessel brauchen, könnten wir Ihnen diesen geben. Wir haben schon zwei. Oh nein, danke. Sessel sind da. Aber ein Bügelbrett fehlt. Bestimmt haben Sie auf dem Küchentisch gebügelt. Ich bin es aber nicht gewöhnt, auf dem Tisch zu bügeln. Ein Bügelbrett könnte ich gebrauchen. Ich werde mir eins kaufen. Sonst ist alles da. Die Wohnung ist recht bequem. Seit dem Sommer hatte ich keine Wohnung mehr. Vorher haben wir auf dem Pariolo gewohnt, bis man uns gekündigt hat. Dann sind wir, das heißt ich und meine Kleine, bei einer Schwester von mir untergekommen. Meine Schwester hat nicht viel Platz. Wir schliefen in einem winzigen Zimmer in Doppelstockbetten. Als ich gestern Abend die Koffer abstellte und in die Pantoffeln schlüpfte, da habe ich richtig aufgeatmet. Ich konnte es noch gar nicht fassen. Endlich eine Wohnung. Ich glaube, auch meine Tochter hat sich gefreut. So ganz sicher bin ich mir da allerdings nicht, denn man bekommt nie so richtig mit, wann meine Tochter sich über irgendetwas freut. Sie ist 13, ein schwieriges Alter. Wir kommen schwer miteinander aus. Sie will nicht lernen. Heute Morgen sagte sie, dass die Schule ausfällt und dass sie mit ein paar Freundinnen nach Tivoli fährt, weil der Heizungskessel kaputt gegangen ist, sagte sie. Sie ist aus dem Haus gegangen, ohne sich zu kämmen. Sie kämmt sich nie. Die Augen hat sie sich angemalt. Sie ist klein, aber die Augen malt sie sich an. Die anderen tun das auch, sagt sie. Ich sagte ihr, sie solle die Jacke anziehen, doch dann ist sie ohne sie weggegangen. Sie trug ihre korallenroten Hosen und einen schwarzen Pullover aus Kunstfaser. Sie steht auf schwarz. Bitte, bitte telefonieren Sie, wenn Sie telefonieren wollen. Oh, danke, jetzt nicht. Jetzt muss ich nicht telefonieren. Es ist noch zu früh. Ich muss Umbertino anrufen, aber erst später. Jetzt schläft er. Umbertino? Wer ist das? Der Vater meiner Tochter. Mein Ex-Mann. Er ist Dirigent und kommt immer erst spät nach Hause. Er verlangt, dass ich ihn mindestens alle 2 bis 3 Tage anrufe, um ihm von unserer Tochter zu berichten. Und zwar punkt 5 Uhr nachmittags. Nicht früher, aber auch nicht später. Vor 5 schläft er. Nach 5 geht er aus dem Haus. Für mich ist es immer ein Problem, Umbertino anzurufen. Rufe ich ihn an, ärgert er sich. Rufe ich ihn nicht, dann ist er beleidigt. Manchmal ist er sehr nett, dann ist er wieder ganz abscheulich. Also wenn sie ihn nichts ausmacht, dann werde ich sie um 5 noch mal belästigen. Ich weiß nicht, ob wir um 5 da sind. Ach, ja, das macht nichts. Wenn nicht, telefoniere ich unten von der Bar aus. Jetzt bin ich nur nicht hinuntergegangen, weil mich das Treppensteigen so ermüdet. Ich sagte ja, dass ich sehr starke Rückenschmerzen habe. Treppensteigen? Wir haben noch einen Fahrstuhl. Oh, nein, den Fahrstuhl nehme ich nicht. Der ist zu eng, dass ich Angst bekomme. Gestern Abend habe ich ihn der Koffer wegen genommen, aber ich habe mir geschworen, nie wieder damit zu fahren. Wie lange bleiben Sie in der Wohnung? Wann genau kommen Lea und Vittorio zurück? In einem Jahr, November. Ich werde den Sommer damit zubringen, mir eine andere Wohnung zu suchen. Doch daran will ich jetzt noch nicht denken. Ein Jahr ist lang. Lea und Vittorio fehlen mir. Ich vermisse sie. Nächstes Jahr im November sind sie zurück. Ich habe es dir schon 100 Mal gesagt. Jetzt vermisst du sie, aber als sie da waren, hast du dich andauernd mit ihnen gezankt. Ich habe mich manchmal mit ihnen gezankt, aber wir waren gerne zusammen. Wir sprachen über so viele Dinge. Ich kann es gar nicht erwarten, dass sie wieder da sind. Es ist nicht nett, von dir so zu reden. Wenn sie zurückkommen, muss Signora Theodore gehen. Woher kennen Sie meinen Namen? Sie haben ihn beim Hereinkommen genannt. Und Sie haben ihn sich gemerkt? Ah, da merkt sich immer alles. Nur wenn ich ihr etwas sage, vergisst sie es gleich wieder. Alles andere merkt sie sich peinlich genau. Sie nimmt etwas auf und merkt es sich. Jede Kleinigkeit, auf die sie stößt. Du bist schon wieder unhöflich. Ein Name, das ist doch keine Kleinigkeit. Ich werde meine Visitenkarte mit Reißzwecken an die Tür heften. Ja, aber ich habe keine Reißzwecken mehr. Sie sind mir ausgegangen. Brauchen Sie ein paar Reißzwecken? Ich müsste welche haben. Ach, ich bitte Sie, das eilt doch nicht. Ich verschwinde jetzt. Hoffentlich geht inzwischen wieder mein Telefon. Manchmal gehen Sie von ganz allein wieder. Ich bleib zu Hause. Kommen Sie ruhig zum Telefonieren, wenn Sie wollen. Jetzt mache ich einen Auflauf und danach arbeite ich vielleicht ein wenig. Heute ruhe ich mich aus. Heute mache ich meinen Laden nicht auf. Führen Sie in Ihrem Laden Keramiken, Lampen, Lampenständer, Tischtücher? Ja. Woher wissen Sie das? Ada hat es mir gesagt. Ja, ich führe von allem etwas, Kunsthandwerkliches. Ada macht eigentlich gar nichts. Sie sagt zwar, dass sie arbeitet, aber eine richtige Arbeit ist das gar nicht. Ada schreibt. Sie verbringt die Nachmittage mit Schreiben. Sie schreibt Romane, Erzählungen, Gedichte. Schade, dass sie niemanden findet, der das veröffentlicht. Mir macht das nichts aus. Das macht dir nichts aus? Warum strampelst du dich bei den Verlegern dann so ab? Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich es erlebt habe, dass diese Pakete zurückgekommen sind. Als ich noch jünger war, habe ich auch gern geschrieben. Doch dann habe ich damit aufgehört. Daran ist Umbertino schuld. Ich gab ihm meine Sachen zu lesen und er sagte mir, dass sie nichts taugten. Jetzt habe ich den Mut verloren. Selbst jetzt am Abend versuche ich manchmal niederzuschreiben, was mir so durch den Kopf geht. Doch dann sehe ich ihn sofort vor mir, Umbertino. Es ist schon ziemlich lange her, dass wir nicht mehr zusammenleben, und doch noch immer sehe ich ihn vor mir. mit seinem großen, blassen, strengen Gesicht und dem kahlen Kopf. Mit den spärlichen, silberweißen Löckchen. Dann vergeht mir schlagartig die Lust zum Schreiben. Ich sage auch manchmal zu Ada, dass ihre Sachen nicht viel taugen, aber sie lässt sich nicht entmutigen. Ada ist ein Dickkopf, ein richtiger Dickkopf. Ein so strenges Urteil bringt sie bestimmt nicht weiter, davon bin ich überzeugt. Das hilft ihr nicht. Und was soll ich denn sonst machen? Soll ich sie belügen und sagen, dass sie wunderbare Romane schreibt? Ich glaube, ab und zu darf man schon lügen. Aber was weiß ich. Ich gehe jetzt. Vielen Dank. $650,000. Du musst verrückt sein. Ach du lieber Gott, denkst du immer noch an den Sessel? Ich glaube, du hast wirklich den Verstand verloren. Warum sollen wir deinem Bruder Geld schenken, wo ich doch schon für deine Mutter und Tante Giuseppina aufkomme? Du kommst weder für meine Mutter noch für Tante Giuseppina auf. Sie haben dir Geld geliehen und du zahlst es ihnen Monat für Monat zurück. Das ist eine Ewigkeit her, dass sie mir Geld geliehen haben. Richtig. Sie gaben dir gutes Geld und du gibst ihnen nach und nach entwertetes Geld zurück. Wie dem auch sei, ich will ihn nicht, diesen Sessel. Gib ihn zurück. Diese Streifen, diese hässlichen Streifen. Wie kann man sich nur so einen Sessel in die Wohnung stellen, mit grau-violetten Streifen und geschwungenen Armlehnen? Siehst du denn nicht, wie schrecklich er ist? Wo hast du bloß deine Augen? Außerdem bin ich sicher, dass er mir Unglück bringt. Deine Bruder hatte schon Unglück gebracht. Er hat seine Stelle verloren. Ja, er hat seine Stelle verloren. Der Betrieb ist pleite gegangen. Alle sind entlassen worden. Er findet aber bestimmt was anderes. Nichts findet er. Er sucht ja gar nichts. Vor ein paar Tagen habe ich ihn auf der Straße getroffen. Er ging ins Kino. Er geht ins Kino, sagt er, weil bei ihm zu Hause so ein Durcheinander ist. Seine Frau packte gerade die Bücher ein. Ausgerechnet jetzt zieht er um und geht seelenruhig ins Kino. Dein Bruder ist einfach verantwortungslos. Als sie die Wohnung kauften, wusste er noch nicht, dass er seine Stelle verlieren würde. Sie haben sich aber eine Wohnung gekauft. Und wir? Nichts. Wir zahlen weiter Miete. Wie findest du sie? Wen? Unsere neue Nachbarin. Oh, nicht übel. Ganz nett. Mir gefällt sie sehr gut. Dir gefällt sie, weil sie gesagt hat, dass strenge Urteile schaden. Sie hat gesagt, dass man lieber lügen sollte. Ich kann aber nicht lügen. Von jetzt an lese ich deine Sachen einfach nicht mehr. Ich will weder lügen noch dir wehtun. Du bildest dir ein, Sylvia Plath zu sein. Aber du bist nicht Sylvia Plath. Zumindest ich glaube, dass du es nie bist. Sylvia Plath hätte sich niemals diesen schrecklichen Sessel in die Wohnung gestellt. Entschuldigung. Oh mein Gott, Entschuldigung. Ich habe mich ausgeschlossen. Als ich mit dem Müllbeutel auf den Treppenfleuren ausgegangen bin, kam ein Windstoß und die Tür fiel zu. Ich bin zur Portiersfrau hinuntergelaufen, weil ich dachte, sie hätte die Schlüssel, doch es ist niemand da. Nachmittags ist die Portiersfrau oft nicht da. Sie besucht dann eine Tante an der Piazza del Tuscolo. Ja, wie komme ich bloß wieder in meine Wohnung? Ich werde warten müssen, bis Maria Claudia aus Tivoli zurückkommt. Na, hoffentlich hat sie ihre Schlüssel mitgenommen. Wieso? Kann es sein, dass sie sie nicht mitgenommen hat? Ach, mein Gott, ich ängstige mich ja so, wenn ich ausgeschlossen bin. Passiert Ihnen das oft? Lassen Sie den Kopf nicht hängen. Schlimmstenfalls holt mein Mann einen Schlosser, der öffnet Ihnen dann die Tür. Heute ist Samstag. Hast du vergessen, dass heute Samstag ist? Samstags ist kein Schlosser aufzutreiben. Sie waren beide so freundlich zu mir. Bitte, lassen Sie mich bei Ihnen warten, bis Maria Claudia zurückkommt oder die Portiersfrau. Wenn ich auf der Treppe warte, wird mir kalt. Und Angst bekomme ich auch. Angst haben Sie doch schon. Sagten Sie nicht, dass Sie schon Angst haben? Natürlich lassen wir Sie nicht auf der Treppe warten. Setzen Sie sich bitte zu uns. Danke. Möchten Sie eine Tasse Tee? Nein, danke. Setzen Sie sich bitte hier hin, in diesen scheußlichen Sessel. Dann sehe ich wenigstens nicht diese widerlichen Streifen. Legen Sie die Hände bitte darauf, dann muss ich die geschwungenen Lehnen nicht sehen. Warum? Was haben Sie gegen den Sessel? Es ist besser, nicht darüber zu sprechen. Wissen Sie, was der kostet? 650.000. Das ist nicht viel. Das ist ein schöner Sessel. Er hat Charakter. Einen schlechten. Lassen Sie sich durch mich nicht aufhalten. will mich mucksmäuschen still verhalten und nicht stören. Sie sollten ein Kärtchen an die Tür heften, damit Maria Grazia bei ihrer Rückkehr aus Tivoli weiß, wo sie zu finden sind. Richtig, daran habe ich gar nicht gedacht. Schreiben Sie es doch gleich, daran denkt man als erstes. Schreiben Sie... Ach was, ich schreibe es Ihnen gleich selbst. Was hast du geschrieben? Ich habe geschrieben, Ginevra ist bei den Almerigis, Leute bei den Almerigis an der Nebentür. Woher wissen Sie, dass ich Ginevra heiße? Sie haben es beim Hereinkommen gesagt. Du merkst dir also auch alles. Du nimmst etwas auf und merkst es dir. Aber beim Namen des Mädchens hast du dich geirrt. Sie heißt nicht, wie du gesagt hast, Maria Grazia, sondern Maria Claudia. Machen Sie den Auflauf jetzt, Signora Almerigi? Möglich. Ich weiß es nicht. Wieso möglich? Hast du nicht gesagt, dass du zum Abendessen einen Auflauf machst? Doch. Aber dann habe ich die Lust verloren. Ich koche nur, wenn ich bei guter Laune bin. Mit dem Theater wegen des Sessels hast du mir die Laune verdorben. Wozu dann die vielen Kartoffeln? Weiß ich nicht. Möglich, dass ich sie in Scheiben schneide und mit Öl anrichte. Auch so, mit Öl und Salz und Kartoffeln ausgezeichnet. Bleiben Sie doch zum Abendessen bei uns. Kartoffeln sind reichlich da, auch Eier. Maria Claudia kann auch bei uns essen. Wirklich? Oh, danke. Wollen wir uns nicht duzen? Ja, duzen wir uns ruhig. Wir kennen uns zwar erst seit einer halben Stunde oder seit einer Stunde, aber einverstanden, duzen wir uns. Eure Freundlichkeit ist ein großer Trost für mich. Ein schrecklicher Tag heute. Eine schreckliche Zeit. Aber Sie sagten doch, gestern Abend hätten Sie aufgeatmet. Ja, weil ich endlich eine Wohnung hatte. Doch alles andere ist eine Katastrophe. Der Laden? Maria Claudia? Umbertino? Der Laden, Maria Claudia, alles. Kommen keine Kunden? Nur wenige. Falls ihr Freunde habt, bringt sie zu mir in die Via dei Canestrari, gleich an der Ecke. Wir haben nicht viele Freunde, nur ganz wenige. Da waren Lea und Vittorio, doch die sind jetzt in den Stadt. Das ist nicht wahr. Ein paar Freunde haben wir doch. Ganz wenige. Ich habe einen schlechten Charakter. Wie der Sessel. Der Sessel ist scheußlich. Dann lassen wir das Thema. Nein, ich habe einen schlechten Charakter. Ich komme mit niemandem aus. Ada hingegen hat einen sanften, einen zu sanften Charakter. Mit allen verträgt sie sich. Nie vermutet sie Arges. Ihre Freunde wählt sie nicht aus. Jeden findet sie sympathisch. Sie wäre imstande, mir haufenweise Idioten ins Haus zu schleppen. Doch lasse ich nicht zu. Ich möchte, dass sie unabhängiger wird, ihre eigenen Freunde hat. Von mir aus auch diese Idioten, die ich nicht ertrage. Sie muss sie ja nicht zu Hause treffen. Absolut nicht. Lege ich mich mit jemandem an, dann jammert sie, ich sei streitsüchtig. Aber gleich will auch sie nichts mehr mit demjenigen zu tun haben. Bei Umbertino und mir war es so, dass ihr herzlich und gastfreundlich war, ich hingegen schweigsam und ungastlich. Doch Umbertinos Herzlichkeit war bloß vorgetäuscht. In Wahrheit ließ er niemandem ein gutes Haar. Kaum, dass wir allein waren. Das konnte ich nicht ertragen. 5:45. Sollten Sie nicht Umbertino anrufen? Ach, richtig, das habe ich vergessen. Jetzt ist es dafür zu spät. Inzwischen hat er sich seinen weißen Schal umgelegt und ist in die Probe gegangen. Ich höre da was. Einen Moment. Maria Claudia ist wieder da. Oh. Ja, dann gehe ich jetzt zu mir rüber. Zum Abendessen komme ich dann mit Maria Claudia zurück. Ihr müsst jedoch wissen, Maria Claudia tut nie den Mund auf. Sie ist nicht gerade das, was man herzlich nennt. Vor allem, wenn sie mit mir zusammen ist, wird sie mürrisch. Ist sie hingegen mit ihren Freundinnen zusammen, da taut sie auf, ist fröhlich und gesprächig. Wie man sieht, verderbe ich ihr die gute Laune. Sie möchte bei ihrem Vater wohnen. Sie ist ganz verrückt nach ihrem Vater. Und Umbertino? Umbertino liebt seine Freiheit. Er will keine Verantwortung für seine Tochter tragen. Er will keine Bindung. Ich war 6 Jahre mit ihm zusammen. Ich glaube, das war für ihn schon zu lange. Ich ging ihm auf die Nerven. Maria Claudia ging ihm auch auf die Nerven. Aber anrufen muss ich ihn immer wieder und ihm erzählen, wie es ihr geht. Vielleicht sollten wir für Maria Claudia doch einen Auflauf machen. Nein, kommt gar nicht in Frage. Maria Claudia hasst komplizierte Speisen. Sie könnte von Hamburgern leben. Diese verfluchten Hamburger. Tag für Tag mache ich nichts anderes als Hamburger. Ich hasse Hamburger. Es tut mir leid, wir haben keine Hamburger im Haus. Ach, um Himmels Willen, Eier und Kartoffeln. Das wird sehr gut schmecken. Ciao. Was hat dich denn in diese Gegend verschlagen? Ich wollte Lea und Vittorio besuchen und meine Wohnung wiedersehen. Bitte sehr, komm doch rein. Das heißt, ein Jahr lang quasi meine Wohnung. Da dachte ich mir, schaust du mal vorbei und sagst guten Tag. Wir haben uns schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Ja, danke, es geht mir gut. Bitte nimm doch Platz. Ich komme gerade aus Perugia. Da war eine Konferenz. Eine Konferenz? Worüber? Über die sanften Technologien. Was versteht man unter den sanften Technologien? Oh, das ist eine lange Geschichte. Du bist alles andere als sanft. Du bist hart wie Stahl. Und doch beschäftigst du dich mit sanften Technologien. Es ist nicht so, dass ich mich damit beschäftige. Ich muss einen Artikel darüber schreiben. Aber nicht heute. Heute ruhe ich mich aus. Hier ist alles wie immer. Der Tisch, das Wachstischtuch, die grünen Vorhänge und dieser scheußliche Sessel. Wolltest du diesen scheußlichen Sessel nicht weggeben? Ja, weil er Unglück bringt. Seit er hier im Hause ist, ist alles Mögliche passiert. Nun setz dich doch endlich. Adas Bruder hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Was mich und Ada angeht, wir haben uns getrennt. Eine Tante von mir ist gestorben. Wie du weißt, hatte ich auf der Straße nach Anzio einen Autounfall. Fast hätte ich das Zeitliche gesegnet. Ja, wirklich, es ist alles Mögliche passiert. Tante Giuseppina ist gestorben? Aber nein, nicht Tante Giuseppina. Die ist immer noch frisch und munter. Der muss ich nach wie vor einmal im Monat Geld schicken, weil sie mir vor Jahren mal was geliehen hat. Tante Giuseppina, wäre sie bloß gestorben? Sie ist Adas Tante. Nein, eine Tante von mir ist gestorben, die Schwester meiner Mutter. Sie war wirklich schon sehr alt, über 80. Mir hat's leid getan, sie hat mich sehr gemocht. In der Nähe von Bracciano hat sie mir einen Bauernhof mit etwas Land hinterlassen. Vielleicht ziehe ich dorthin. Du willst dorthin ziehen? In die Nähe von Bracciano? Aufs Land? Ich weiß nicht. Möglich. Es ist ein altes Bauernhaus, sehr verfallen. So wie es jetzt aussieht, ist es eine richtige Spelunke. Ich müsste Geld reinstecken, aber renoviert könnte es sehr schön sein. Ja, vielleicht ziehe ich dorthin. Ich habe die Stadt satt. Möglicherweise ist das eine gute Idee. Mit dem Auto ist man in einer halben Stunde in Rom. Sicher. Geht's Lea und Vittorio gut? Wir sehen uns nicht mehr. Unsere Beziehung ist zu Ende. Wenn wir uns auf der Treppe begegnen, grüßen wir uns kaum. Vor langer Zeit. Sie waren gerade aus den Staaten zurück, haben wir uns gezankt. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Es geht Ihnen gut. Dein Laden in der Via dei Canestrari. Hast du nicht mehr? Nein. Seit einiger Zeit nicht mehr. Ich stricke zu Hause Pullover und verkaufe sie. In der Via della Convertita habe ich eine ziemlich große Wohnung. Mit den Pullovern verdiene ich gut. Es geht so viel besser als mit dem Geschäft, weil ich keine großen Ausgaben habe. Ich mache sehr schöne Pullover. Ada ist mal vorbeigekommen und hat zwei gekauft. Einen für sich und einen für ihren Freund. Geht's Ada gut? Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Ja, es geht ihr gut. Ha. Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem du hier zum ersten Mal aufgetaucht bist. Dein Telefon ging nicht. Ja, ich erinnere mich. Es war genau an dem Tag, an dem ich hier diesen Sessel sah, den scheußlichen Sessel. Ich wusste ja, dass er mir Unglück bringen würde. Warum glaubst du eigentlich, dass er dir Unglück gebracht hat? Alles, was du mir erzählt hast, ist kein wirkliches Unglück. Adas Bruder hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Er ist aber nicht gestorben, man hat ihn gerettet. Deine Tante ist gestorben, sie war über 80. Sie hat ihren Bauernhof hinterlassen. Von Ada hast du dich getrennt, aber vielleicht ist das besser so. Ihr wart zusammen unglücklich. Jetzt hat sie einen Mann und ist glücklich. Das ist doch kein Mann. Ein Jüngelchen ist das. 15 Jahre ist er jünger als sie. Sie hat ihn bei einem Verleger kennengelernt, bei einem dieser Verleger, denen sie ihre schlechten Romane brachte. Sie hatte eine Menge von diesen schlechten Romanen und pilgerte vergebens von einem Verleger zum anderen. Dieses Jüngelchen war Redaktionssekretär oder sowas ähnliches in einem winzigen Drei-Groschen-Verlag. Es ist ihm nicht gelungen, etwas von ihr veröffentlichen zu lassen. Versucht hat er es, aber ohne Erfolg. Dafür hat er sich in sie verliebt. Ja, sie hat es mir erzählt. Eigentlich geht es mir alleine besser. Du weißt ja, weil ich einen schlechten Charakter habe. Also, es ist nicht wahr, dass dir der Sessel Unglück gebracht hat. In gewisser Hinsicht hat er dir sogar eher Glück gebracht. Ich erinnere mich noch daran, wie du hier hereingekommen bist. Du hattest Samthosen an und einen roten Pullover. Wir haben sofort Freundschaft geschlossen, fast sofort. Du hast hier zu Abend gegessen. Es gab Spiegeleier. Und Kartoffeln mit Öl und Salz. Ja, und Maria Claudia war auch da. Was ist aus Maria Claudia geworden? Sie wohnt nicht mehr bei mir. Sie lebt mit einem jungen Mann zusammen. Sie ist schwanger. Schwanger? Wie alt ist sie denn? 19. 19? Wie lang ist das denn her? Damals war sie noch ein Kind. Ja, das war vor 6 Jahren. Nicht doch. Das ist unmöglich. Du wirst also Großmutter? Und Umbertino, ist er glücklich, dass er Großvater wird? Er ist weder glücklich noch unglücklich. Er ist neulich auch wieder Vater geworden. Er hat wieder geheiratet und hat einen kleinen Jungen. Wieso bekommen die Leute bloß so viele Kinder? Keine Ahnung. Und Maria Claudia, wie ist sie jetzt? Damals hatte sie eine Unmenge schwarze Haare. Ada sagte, sie sehe aus wie ein Hirtenhund. Ihr Haar trägt sie jetzt kurz und gebleicht. Sie ist jetzt blond. Blond und schwanger. So kann ich es mir gar nicht vorstellen. Komm ich doch mal besuchen. Dann siehst du sie. Ich komme. Stell dir vor, eines Abends ging ich in ein Konzert, in dem Umbertino dirigierte. Nur seinetwegen bin ich hingegangen, weil du andauernd von ihm gesprochen hast. Ich sah seinen kahlen Kopf, umgeben von einer Wolke silberweißer Löckchen. Ich habe keine Ahnung, was für eine Musik das war. Bach oder Händel, ich erinnere mich nicht mehr. Von Musik habe ich keinen Schimmer. Nach einer Weile bin ich eingeschlafen. Umbertino wird immer berühmter. Er fährt kreuz und quer durch Europa. Wir sehen uns kaum noch. Du bist noch immer schön. Ich habe mich damals sehr in dich verliebt, als du hier aufgetaucht bist. Zuerst wegen des kaputten Telefons und dann, weil dir die Tür zugefallen war und du keinen Schlüssel hattest. Erinnerst du dich? Aber ja. Kurz danach haben wir zusammen geschlafen. Weißt du noch, wie oft wir zusammen geschlafen haben? Keine Ahnung. Na, genau 3-mal haben wir zusammen geschlafen. Einmal in Rocca di Papa, einmal in Lucca und einmal hier in diesem Zimmer, als Ada mit Maria Claudia ins Kino gegangen war. Ich habe Ada nie etwas von dir erzählt. Sie muss aber etwas geahnt haben, was übrigens auch nicht schwierig war. Damals ist zwischen ihr und mir alles kaputt gegangen. Deinetwegen. Weder meinetwegen noch wegen des Sessels. Als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal in dieses Zimmer kam, da merkte ich gleich, dass da etwas in die Brüche ging. Ja, richtig. Unsere Beziehung war schon schwierig, bevor du gekommen bist. Und schon vor dem Sessel. Ja, schon vor dem Sessel. Wenn etwas in die Brüche geht, genügt ein Nichts. Eine Katze, die auf einen Dachziegel tritt, oder eine Taube, die sich auf eine Dachrinne setzt. Und schon stürzen die Dachziegel und die Dachrinnen, die Mauern und die Zimmer zusammen. Ist das nicht so? Doch die Katzen und die Tauben tragen daran keine Schuld. Mag sein. Eine Katze oder eine Taube. So etwas werde ich wohl in eurem Leben gewesen sein. Ja, ist möglich. Möglich. Eine Katze oder eine Taube. Wie nett du doch wieder mal bist. Nicht ich habe das gesagt. Du hast es gesagt. Ja, aber ich hoffte, du würdest mir freundlicherweise widersprechen. Warum hätte ich dir widersprechen sollen? Möglicherweise war es wirklich so. An das, was danach passiert ist, erinnere ich mich nicht mehr. Du bist mit Ada verreist. Nach Berlin, nicht wahr? Nach Prag. Das war eine Katastrophe. Ich habe euch beim Kofferpacken geholfen. Ihr habt mir die Schlüssel gegeben, damit ich eure Pflanzen gieße. Ihr hattet damals Pflanzen auf dem Balkon. Gibt es die noch? Nein, nein. Es war Sommer. Ich suchte eine Wohnung. Abends kam ich müde nach Hause und hatte einfach keine Lust mehr, mich um eure Pflanzen zu kümmern. Ein paar Mal bin ich hinübergegangen. Doch die leere Wohnung stimmte mich melancholisch. So sind die Pflanzen verdorrt. Als ihr dann zurückgekommen seid und die Pflanzen verdorrt waren, war Ada böse auf mich. Prag war eine Katastrophe. Du sagtest, du hättest Ada nie belogen? Damals aber hast du sie belogen. Denn von mir hast du ihr nichts erzählt. Ja, ja, das stimmt. Da ich ohnehin ein Nichts war, eine Taube oder eine Katze, was hättest du ihr da sagen sollen? Ach, nun schweig doch. Du warst weder eine Taube noch eine Katze, weißt du genau. War ich keine Taube, keine Katze, wenn du in jenem Sommer in Prag an mich dachtest? Nein. Das freut mich. Es ist nie lustig, für jemanden eine Taube oder eine Katze zu sein. Was machst du eigentlich hier in der Gegend? Das habe ich dir doch schon gesagt. Ich war in der Nähe. Auf dem Treppenabsatz kam in den Sinn, dich kurz zu besuchen, um zu sehen, wie es dir geht. Aber es ist spät geworden. Ich muss jetzt gehen. Es geht mir gut. Das freut mich. Siehst du Ada öfter? Hin und wieder. Sprecht ihr manchmal auch von mir? Manchmal. Im letzten Sommer habe ich ihr zum Geburtstag eine Pflanze geschenkt, einen Gummibaum. Wahrscheinlich, um sie für die Pflanzen zu entschädigen, die ich verdorren ließ. Ich habe Ada gequält. Von morgens bis abends habe ich sie gequält. Manchmal erinnere ich mich daran, dann tut's mir leid. Ja, du hast sie gequält. Ich hielt dich für grausam. Ich glaube, ich habe dir das in diesen Jahren mehrmals gesagt. Mir geht's gut allein. Aber manchmal, zum Beispiel jetzt, sehne ich mich sehr nach Ada. Sie fehlt mir sehr. Hin und wieder würde ich sie gerne sehen, aber sie ist nicht allein. Immer hat sie diesen Tölpel bei sich. Adas Freund ist sehr schön. Er ist überhaupt nicht schön. Lang wie eine Bohnenstange mit einer riesen Nase. Sie haben eine Wohnung in der Via dell'Anima, ein finsteres Loch. Ich habe die Wohnung nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass es ein finsteres Loch ist und sie immer das Licht anlassen müssen. Wie bist du bloß auf den Gedanken gekommen, ihr einen Gummibaum zu schenken? Ein Gummibaum ist eine große Pflanze und sie haben nicht einmal Platz genug, sich umzudrehen. Sie haben kein Geld. Er arbeitet nicht, der Verleger hat ihn rausgeschmissen. Ada ernährt ihn. Sie arbeitet mit ihrem Bruder zusammen, der sich umbringen wollte. Eine Versicherungsgesellschaft haben sie aufgezogen, mit Tante Giuseppinas Geld, glaube ich. Eigentlich haben alle Glück gehabt. Auch du hast Glück gehabt. Und Dob? Du strickst Pullover. Ja, ich stricke sehr schöne Pullover. Da fällt mir an, dass ich einen gestreiften Pullover stricken möchte. Einen mit grau-violetten Streifen. Genau wie auf dem Sessel da. Stell dir vor, Ada kam eines Tages, um mich um den Sessel zu bitten. Aber ich habe ihn ihr nicht gegeben. Merkwürdig, aber ich habe mich an ihn gewöhnt. Ich könnte gar nicht mehr auf ihn verzichten. Ich benutze ihn nie, aber ich habe mich daran gewöhnt, ihn vor mir stehen zu sehen. Ich verstehe. Was? Du willst schon gehen? Ja. Warum denn? Gehst du noch mal zu Lea und Vittorio? Sag ihnen, sie sollen mich doch hin und wieder besuchen. Es ist lächerlich, dass wir uns nicht mehr sehen, wo wir Wand an Wand wohnen. Warum suchst du sie nicht auf? Ich? Sie besuchen? Nein, es ist mir lieber, wenn sie zu mir kommen. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir uns gezankt haben, aber es war scheußlich. Unangenehm waren sie. Sie haben mich aus der Wohnung gewiesen, auf die Treppe. Und dann, als ich auf der Treppe stand, haben sie mir die Tür vor der Nase zugeschlagen, diese Flegel. Ist schon Jahre her. Ich sag ihnen, dass sie sich melden sollen. Weißt du, wenn du Ada siehst, dann sag doch auch ihr, dass sie mich mal besuchen soll. Aber allein, ohne diesen Tölpel. Gut, ich sage es ihr. Jetzt gehe ich aber. Du gehst schon. Jetzt schon. Warte doch, ich wollte noch was sagen. Was denn? Ja, ich weiß nicht mehr. Warte mal. Es war was Wichtiges, etwas ganz Wichtiges. Es ging mir durch den Kopf kaum, dass ich dich gesehen hatte. Womöglich vergehen Jahre, ehe wir uns wiedersehen. Warte! Warte, es war wegen... mein Gott, ich weiß es nicht mehr. In einer Produktion des NDR brachten wir das Hörspiel Der Sessel von Natalia Ginzburg aus dem Italienischen von Karin Fleischhandel. Funkeinrichtung Manfred Neumann. Die Personen und ihre Darsteller waren Ada, Ingrid André, Matteo, Stefan Wigger, Ginevra, Karin Buchali. Toningenieur Johannes Carstens, Tontechnik Birgit Kaiser und Heidi Schneider. Regieassistenz Irene Mohr, Regie Heinz Hostnick. Und bis zum Beginn unserer nächsten Sendung machen wir noch ein wenig Musik. Sie hören die NDR Studioband mit Cool Rock und danach Mr. Clean.